بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Heute sprechen wir inshallah darüber, wenn Mann und Frau Geschlechtsverkehr haben, ob ihnen Russel, ob sie Ganzkörperwaschung danach vollziehen müssen. Ohne Zweifel, wenn sie Geschlechtsverkehr haben und beide haben das erreicht, was sie wollten, ist für sie Geschlechtsverkehr, ist für sie nach dem Geschlechtsverkehr die Ganzkörperwaschung, also Russelpflicht. Beide müssen Russel vollziehen. Der Sheikh geht hier auf die eine Sache noch ein, und zwar, wenn sie miteinander Geschlechtsverkehr haben wollen und dann sie es doch nicht haben, aber sich die beiden Geschlechtsteile berührt haben, müssen sie beide trotzdem Russel machen. Nach dem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn sich die zwei Geschlechtsteile treffen, dann wird der Ganzkörperwaschung Pflicht für sie. Und noch andere Belege, die diese Sache belegen, zählt er hier auf. So wie ein Hadith, als der Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt und die Sache eben erklärt, wenn er dann nicht vollzogen hat, aber sich berührt haben, muss er das machen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich mache das auch. Sozusagen macht das auch. Das ist die eine Angelegenheit, also sei es, ob Samenflüssigkeit ausgetreten ist beim Mann oder bei der Frau, Flüssigkeit ausgetreten ist oder nicht, dann wird für beide, wenn sich die beiden Geschlechtsteile berührt haben, Russelpflicht. Wenn sich die Geschlechtsteile nicht berührt haben und keine von beiden ist Flüssigkeit rausgekommen, ist für keinen von beiden die Ganzkörperwaschung Pflicht. Jetzt gibt es noch eine andere Angelegenheit, die der Schiri anspricht, und zwar, wenn der Mann, also wenn die beide Geschlechtsverkehr hatten und der Mann und die Frau tun sich Ganzkörperwaschung machen, und nachdem sie fertig sind, kommt bei der Frau noch nachträglich die Flüssigkeit vom Mann heraus. Also die Frau hat sich gewaschen, sie hat Russel gemacht, und nachdem sie Russel gemacht hat und fertig geworden ist, kommt noch der Rest sozusagen von dem Mann raus, was bei ihr gelandet ist, kommt raus. Gilt hier, muss sie jetzt wieder nochmal Russel machen, muss sie nochmal Ganzkörperwaschung machen oder nicht? Und der Schiff sagt hier, beruhend auf den Meinungen der Gelehrten hier, sagt nein, der muss nicht nochmal, also sie muss nicht nochmal Russel machen. Gut wäre es, wenn sie Wudu macht, aber verpflichtend ist nicht mal das, obwohl es da Meinungsverschiedenheiten gibt. Also es gibt keine Meinungsverschiedenheit darüber, dass sie Ganzkörperwaschung machen, dass sie keine Ganzkörperwaschung machen muss. Das heißt, wenn noch die Reste vom Mann von ihr rauskommen, dann muss sie keine Ganzkörperwaschung machen, also sie muss nicht nochmal wiederholen. Bei Wudu gibt es Meinungsverschiedenheiten, die sagen, sie muss, die anderen sagen, sie muss nicht, aber wäre besser. Und der Sheikh ist auch dieser Meinung, sie muss nicht, aber es wäre besser, wenn sie trotzdem nochmal Wudu macht. Beruht auf den Aussagen der Gelehrten wie Abu Muhammad ibn Hazm oder Sheikh Ahmed Shakir und so weiter, die hier erwähnt wurden in diesem Buch Ahkamun Nisa, Jami Ahkamun Nisa von Sheikh Mustafa al-Adawi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das war das für heute. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.